Liebe Hörerinnen und Hörer, die amerikanische Schriftstellerin Charlotte Armstrong hat vorwiegend in den 1940er und 50er Jahren rund 30 Krimis verfasst. Nur zwei von ihnen sind bislang als Hörspiel adaptiert worden. Den ersten mit dem Titel »Die Hecke« sendeten wir vorige Woche in einer Aufnahme des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1974. Sie erinnern sich vielleicht, darin überführte die 15-jährige Evelyn in ihrem jugendlichen Übereifer versehentlich die Nachbarin ihres Onkels als Mörderin, obwohl sie doch eigentlich deren Unschuld beweisen wollte. Heute Nacht hören Sie die Radiofassung von Charlotte Armstrongs Erzählung »Schlafe, mein Kindchen« in einer Produktion des Westdeutschen Rundfunks von 2012. Und auch hier sorgt ein freches Mädchen für Aufregung, das allerdings von vornherein nichts Gutes im Sinn hat. Meine Damen und Herren, ich fühle mich sehr geehrt, heute Abend hier. Das klingt ja schon sehr vielversprechend. Hörst du deinen Daddy Bunny? Ja, das klingt lustig. Ich werde sie einfach umhauen. Hoffentlich weißt du, was du sagen wirst, Peter. Naja, irgendwie weiß ich schon, was ich sagen werde. Ich weiß nur noch nicht, wie ich es formulieren soll. Also, wer von den Damen möchte mich zuknöpfen? Ich. Oh, ich geh schon. Daddy, warum tut dein Hemd so, als würde es vorne zugeknöpft, wo es doch hinten zugeknöpft wird? Zivilisation, Schätzchen. Ja. Vorne Tradition, hinten Geschäft. So geht's? Ja. Okay. Bis dann. Oh, deine Schwester kann nicht kommen. Ein geschäftlicher Termin. Tut mir schrecklich leid, Liebes. Natürlich, wenn ihr absolut niemanden bekommen könnt, sage ich die Sache natürlich ab und komme. Naja, ich glaube eher, dass unsere Gala ihr nicht so wichtig ist. Das Parkett und deine Rede, alles seit Wochen geplant. Mach dir keine Gedanken. Ich frage beim Hotelservice. Diese Gala galt ihm, Peter O'Jones, dem verdienten Chefredakteur und Herausgeber der Star Gazette. Ihm zu Ehren wurde sie ausgerichtet. Und er würde sie sich nicht vermiesen lassen. Schlafe, mein Kindchen. Von Charlotte Armstrong. Aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingel. Bearbeitung und Regie Uwe Scharek. Ich habe mit dieser sympathischen Farbigen gesprochen, die immer so nett zu Bunny ist. Sie hat zu tun, aber Eddie hat uns zufällig gehört und sich angeboten. Der Fahrstuhlführer? Eddie hat mir von seiner Nichte erzählt. Er hat gesagt, sie würde es gerne machen. Sie hat Erfahrung, sagt er. Ja, und sie würde sich gerne was dazu verdienen. Was meinst du? Und? Traust du seiner Nichte? Warum denn nicht? Hör mal, sie haben sie bei sich aufgenommen, als sein Bruder gestorben ist. Ich denke, ein kleiner Zusatzverdienst bedeutet diesen Leuten in einer solchen Lage einiges. Ist sie schon weg? Sie ist gegangen, ja klar. Wann? Rechtzeitig, mach dir keine Sorgen, Ellie. Hat sie die U-Bahn genommen? Natürlich. Hör mal, Mary, ich denke, ich bleib danach lieber hier, wenn ich frei hab. Die Leute kommen vielleicht spät zurück. Ich denke, ich bleib lieber hier und bring sie nach Hause, oder? Okay, Eddie. Du findest das auch eine gute Idee, dass sie ein bisschen was verdienen kann? Klar doch, Eddie. Sie fand's zwar auch gut, oder? Für einen Anfang. Klar doch. Tja. Du, Eddie? Ja? Ich gehe vielleicht ins Kino. Der Film, wo wir dachten, wir nehmen sie lieber nicht mit. Ja? Na, da habe ich gedacht, ich gehe, wo es gerade mal geht. Aber ich bin sicher lang vor euch zu Hause. Klar, nur zu. Amüsier dich schön. Eddie Monroe, der Fahrstuhlführer, war beruhigt und ging zurück zu seinem Arbeitsplatz. Er hielt auf das Lichtsignal im 8. Stock. Ein junger Mann stieg ein. Jet. Es war seine letzte Nacht in New York und er war mit Lynn verabredet. Sie hatte auf seiner Hitliste einen Spitzenplatz erreicht. Zumindest stand sie zurzeit ganz oben. Helfen Sie einem armen Mann. Nee, Frau, bitte, eine kleine Spende. Oh, Jet. Ah, bloß eine Masche. Woher willst du das wissen? Meine Güte, der hat mehr auf der Bank, als wir je zu sehen kriegen. Ach, du hast wahrscheinlich recht. So ein kleiner Zusatzverdienst bedeutet sicher einiges für das Mädchen. Junge, Junge, und jetzt kommt der 12-Dollar-Duft. 12 Dollar und 50 Cent. Ich will auch mal riechen. Na, dann komm mal her, mein Schatz. Und was macht unsere duftende Zaubermaus morgen früh? Telefonieren. Und du sagst? Zimmerservice. Und dann? Hier spricht Miss Bunny O'Jones. Ich möchte bitte mein Frühstück. Auf Zimmer? 809. Hier spricht Miss Bunny O'Jones auf Zimmer 809. Ich möchte bitte mein Frühstück. Genau. Meine Güte, Lynn, der hat mehr auf der Bank, als wir je zu sehen kriegen. Wie kannst du das wissen? Natürlich kann ich das nicht wissen, aber ich lasse mich eben nicht gern für dumm verkaufen. Und jetzt lassen wir es gut sein, ja? Für den Fall, dass er wirklich Hilfe braucht, hätte ich ein $0,25 riskiert. Sentimentales Seelchen. Komm, lass uns was essen gehen. Da sind wir, Sir. Pünktlich auf die Minute. Guten Abend, kommen Sie rein, Eddie. Das hier ist meine Nichte, Nell Monroe. Nell? Guten Abend. Ach, guten Abend, Nell. Es ist nett von Ihnen, so kurzfristig einzuspringen. Sie ist direkt hergekommen. Dauert nicht lang mit der U-Bahn. Möchten Sie nicht Ihren Mantel ablegen, Nell? Zieh deinen Mantel aus, Nell. Nur zu. Legen Sie ihn doch einfach auf den Stuhl. Sie haben doch schon auf Kinder aufgepasst, Nell, oder? Hat sie. Hat sie oft daheim in Indiana. Mhm. Hier noch nicht so viel. Sie ist ja erst vor 6 Monaten hergekommen. Ach. Wir haben gedacht, es ist vielleicht eine gute Idee für Nell. Eine Menge Gäste haben ihre Kinder mit. Und? Gefällt es Ihnen hier, Nell? Es gefällt ihr prima. Wir haben genügend Platz für sie. Meine Frau freut sich riesig, dass sie da ist. Eddies Geplapper wirkte nervös, als überspiele er, dass das Mädchen so wenig zugänglich war. Und er war schrecklich bemüht, das Richtige zu tun. Ich bin übrigens hier im Hotel. Ich meine, ich bin in der Nähe. Wenn es bei Ihnen spät wird, brauchen Sie sich also keine Sorgen zu machen. Ja, es wird vielleicht gar nicht so spät. Ich meine bloß, ich kann Nell nach Hause bringen. Verstehen Sie? Das ist sehr nett von Ihnen, Eddie. Wirklich. Bunny, Schätzchen. Nell, das ist Bunny und Bunny, das ist Nell. Hallo. Hallo. Ihre Stimme war leise und farblos. Aber immerhin, sie sprach. Wie wär's, wenn wir Nell dein Zimmer zeigen, hm? Sehen Sie, die Tür kann man angelehnt lassen. Ich hab mir gedacht, Sie können hier in unserem Zimmer sitzen. Na, da haben Sie es bequemer. Ich hab 2 Betten, für jeden Zopf 1. Bunny sollte auch bald ins Bett gehen. Sie hat einen aufregenden Tag gehabt. Vielleicht lesen Sie ihr eine Geschichte vor. Das wäre doch schön, oder Schätzchen? Ja, Ma'am. Bunny ist schon so ein großes Mädchen, da ist eigentlich gar nichts zu tun. Zähne putzen, Geschichte vorlesen und Augen zu. Kommst du? Tja, ich schau von Zeit zu Zeit mal vorbei, wenn es Ihnen recht ist. Mhm, sicher. Vielen Dank, Eddie. Warten Sie mal. Hier, nehmen Sie. Das ist für Sie. Und das ist doch nicht nötig. Ach, doch, doch, doch. Das tue ich doch gerne. Nell freut sich mächtig, dass sie sich ein bisschen was verdienen kann. 50 Cent die Stunde. Das fängt prima an für sie. Na dann, schönen Abend. Oh, was hätte das ausgemacht? Ein $0,25? Oder bloß 10 Cent? Ach, du meine Güte, Lynn. Wir wollen nicht darüber streiten, hm? Nein, aber du denkst immer gleich das Schlimmste von den Leuten, Jed. Das hier ist eine ziemlich widerliche, miese Welt, Lynn. Wenn du das noch nicht gemerkt hast, Mich interessiert ja nur, was du so denkst. In so einer widerlichen, miesen Welt, was erwartest du da? Ach, ich habe eigentlich gedacht, wir wären zum Vergnügen verabredet. Vergnügen, verstehst du? Noch Kaffee für Sie? Kaffee, Schatz. Bitte. Okay. Ruth? Gleich. Now? Sam? Peter, legst du noch die Nummer neben das Telefon? Aha. Also, Nell, falls irgendetwas ist, können Sie uns anrufen, ja? Ja, Ma'am. Sie werden es wohl kaum brauchen. Ja, fällt Ihnen noch irgendetwas ein? Ich glaube, Sie haben an alles gedacht. Gut, dann ab ins Bett, Kleines. Nell, liest dir noch ein bisschen was vor. Mhm. Gute Nacht. Halt eine schöne Rede, Daddy. Liest du mir das von Mimi und den Zwillingen vor, Nell? Okay. Gute Nacht. Mhm. Gute Nacht, Schatz. Wenn Nell nur irgendeine weitere Bemerkung gemacht hätte, um zu zeigen, dass sie die Sache jetzt in die Hand nahm. Ruth wirkte weder zufrieden noch glücklich mit der Situation. Aber das durfte sie jetzt nicht zeigen. Ihren Arm, Madam. Es ist soweit. Der große Abend kann beginnen. Das Fenster stand weit offen und Peter flog ins Zimmer. Da lag seine Mutter im Bett und schlief. Peter setzte sich auf die Holzkante am Fuße des Bettes und betrachtete sie lange. Sie trug einen spitzen Nachthemd. Also, bei Mami ist die Geschichte irgendwie interessanter. Ich schlafe jetzt lieber, glaube ich. Okay. Ich kann mein Licht selbst ausmachen. Okay, dann. Nell ging zu den Fenstern hinüber und zog die Jalousie hoch. Sie wiegte sanft die Hüften und tanzte. Dann fiel sie über Peters Koffer her und durchschaufelte respektlos seinen Inhalt. Sie wühlte in Ruths Schmuckschatulle, probierte ihre Kleider und nahm Ruths Parfum zur Hand. Sie tunkte Ruths Haarbürste in das verschüttete Parfum und begann sich ihr Haar damit zu bürsten. Setzte sich aufs Bett und griff sich das Telefon. Ja? Rat mal, wer dran ist. Margaret? Margaret, wo bist du? Nein, nicht Margaret. Wer spricht da? Virginia. Erinnerst du dich nicht an mich? Und wer ist Margaret? Ich glaube, sie sind falsch verbunden. Ja, genau das. Ah, das sind Mr. und Mrs. O'Jones. Hallo, guten Abend. Grüß Sie. Mr. O'Jones, Mr. O'Jones. Angenehm, Peter O'Jones. Guten Abend, Mr. O'Jones. Mrs. O'Jones. Schön, Sie wiederzusehen. Ach, wir haben uns doch dann wieder an der Tür. Schön, Sie wiederzusehen. Gut zu wissen, dass du mich für lächerlich hältst. Es ist nicht meine Aufgabe, Lynn, zum Einkommen eines Wildfremden beizutragen, der nichts für mich getan hat. Das ist keine Frage der Verantwortung, sondern der Wohltätigkeit. Auf solche Wohltätigkeit kann ich verzichten. Ich habe vor, zu verdienen, was ich kriege. Ja, das kann nicht jeder. Es gibt so etwas wie Hilflosigkeit, ohne eigene Schuld. Die Regel heißt, du kriegst, was du bezahlst, und du bezahlst, was du kriegst, ja? Werd erwachsen, dann weißt du das. Du bringst mich wohl besser nach Hause. Warum? Weil das keinen Spaß macht. Warum sollte ich dich nach Hause bringen? Frag doch einen netten Fremden. Du hast völlig recht. Ich tue nichts für dich. Oder für dein Ego. Gute Nacht. Strich er sie eben von seiner Liste. Aber seinen letzten Abend in New York wollte er sich nicht verderben lassen. Irgendeine Verabredung würde sich doch finden. Aber wie dumm. Das kleine Notizbuch mit den Telefonnummern lag im Hotel. 8. Etage, Sir. Eine gute Nacht. Ja, danke. Bennett, hallo? Hallo. Ach, ist Ihr Mann da? Nein, tut mir leid. Hier spricht Mrs. Bennett. Ach. Kann ich etwas ausrichten? Ach du meine Güte. Hier spricht nämlich Mr. Bennett Sekretärin. Mr. Bennett hat keine Sekretärin. Ach, sind Sie sicher? Wer spricht denn da? Bloß eine Freundin. Sie wissen doch. Ach, nein, ich weiß nicht. Hör dir das mal an, was da übers Telefon läuft. Schließlich bist du der Hausdetektiv. Hm. Ach, das sind ein paar besoffene Scherzchen. Das geht uns nichts an. Solange der Hotelfrieden nicht gestört wird. Wahrscheinlich hast du recht. Und die Rechnung kommt dann nach dem Kater. Ja, hallo? Lynn? Nein. Aber wer? Ich kann sie sehen. Durch das Fenster. So? Trinken Sie immer allein. Möchten Sie vielleicht einen Drink? Warum nicht? Und machen Sie mir auch die Tür auf, wenn ich zu Ihnen rüberkomme? Vielleicht. Oh, warten Sie einen Moment. Es ist jemand an der Tür. Na, 807. Richtig gerechnet? Der Drink ist schon unterwegs. Die Zimmernummer auszurechnen war ein Kinderspiel. Man brauchte schließlich nur die Fenster abzuzählen. Geht's dir gut, Nell? Die Kleine ist doch schön schlafen gegangen, oder? Mhm. Ja. Was hast du denn da an, Nell? Du darfst dich nicht an anderer Leute Sachen vergreifen. Nell, wirklich, das darfst du nicht. Ich mach nichts kaputt. Nell, du, zieh mal lieber das Negligé aus und die Pantoffeln. Ehrlich, ich glaube nicht, dass Mrs. Jones das gerne sehen würde. Das merkt die doch gar nicht. Ich glaube, es ist besser, du ziehst sie aus, wie sich's gehört. Mhm, klar doch, Onkel Eddie. Brav. Tu sie dahin, wo sie waren, damit sie es nicht merkt. Weil du willst doch bezahlt werden. Du willst doch noch mehr solche Jobs kriegen. Mhm. Verstehst du? Mhm. Das wird eine richtig schöne kleine Arbeit für dich. Schön leicht. Und hinterher kannst du dir selber so ein paar schicke Pantoffeln kaufen. Oder ein paar Ohrringe. Das wäre doch schön, oder? Müde. Du machst ein kleines Nickerchen. Und wenn sie zurückkommt, entschuldigst du dich besser gleich, dass du das Parfüm verschüttet hast. Das war ein Versehen. Du weißt doch, ich werde immer so unruhig. Ja klar, das kann jedem passieren. Aber bitte, Nell, mach keinen Unsinn mehr mit ihren Sachen, ja? Wir könnten hier eine Art kleines Geschäft aufziehen, wenn es dir gefällt. Ja, es gefällt mir. Wirklich. Gut. Wenn ich Dienstschluss habe, da bringe ich dir eine Coke mit, okay? Dann nehmen wir beide eine kleine Erfrischung. Du und ich. Und so viele Menschen und alle lieben dich. Ruth, das sind Mr. Evans, Mr. Childs und Mr. Cunningham. Hallo, sehr erfreut. Guten Abend. Nett von Ihnen, mich rüber zu bitten. Wir benötigen etwas Eis. Prima. Ginger Ale? Ganz wie Sie meinen, Mrs. Jones? Wie? Steht auf dem Kofferschild. Ja, bitte etwas Eis und Ginger Ale für Mrs. Jones auf der 807. Danke. Ich bin nicht Mrs. Jones, das ist nicht mein Zimmer. Sehr ulkig. Das Zimmer da drüben ist auch nicht mein Zimmer. Zufall? Mr. und Mrs. Jones sind ausgegangen. Der Mensch in meinem Zimmer auch. Er hat eine Verabredung, der Glückspilz. Ich fahre morgen nach Südamerika. Ach ja? Wohin? Ich bin auch auf dem Sprung nach Europa. Mr. Jones ist mein Bruder. Ich hasse ihn. Ich hasse alle meine Verwandten. Sie erlauben mir überhaupt nichts. Sie wollen nicht, dass ich mit jemandem ausgehe. Sollen wir ausgehen? Wir beide? Tanzen? Ich habe nichts anzuziehen. Mrs. Jones hat ein schönes Abendkleid angehabt. Ihre Schwägerin. Das kann man sich von 50 Cent die Stunde nicht kaufen. Ah, der Page mit Eis. Ja? Guten Abend. Unterschreiben Sie bitte hier, Miss. Was? Ach, lass mich das erledigen, Schätzchen. Ich zahle. Wann ist denn dein Bruder gegangen? Oder wissen Sie es zufällig? Mr. und Mrs. Jones, das ist schon eine Weile her. Ja? Na denn. Hier, stimmt so. Danke. Haben Sie eigentlich auch einen Namen? Nell. Sie sagte es ihm so geistesabwesend, dass er überzeugt war, dass sie tatsächlich so hieß. Trotzdem zog er vor, ihr seinen wirklichen Namen nicht zu nennen. Ich heiße John. Sie wissen nicht, was Sie von mir halten sollen. Sie sind nervös. Das ist ulkig. Wo kommen Sie her, Nell? Kalifornien. Welche Gegend? Überall. Das geht nicht. Kalifornien ist zu groß. So groß auch nicht. San Francisco? Manchmal. Tulsa? Da auch. Wo ist Tulsa? In Kalifornien. Nell, Nell, Nell. Sie sind eine Lügnerin. Und wenn schon, Sie lügen mich doch auch an. So? Aber ich habe doch gar nichts gesagt. Sie lügen trotzdem. So? Der Geschmack ihrer Lippen war ganz nah, als ihm ein Schauder über den Rücken lief. Was ist? Er fühlte sich von einem Blick getroffen. Er sah sich um. Anscheinend haben wir Zuschauer. Es ist zu heiß. Los, geh wieder rein da und schlaf und halt die Klappe. Deins? Es ist zu heiß. Ich will meine Heizung aushaben. Moment mal. Wie heißt du? Ich heiße Bunny O'Jones. Was fragst du sie? Sie hat hier drin überhaupt nichts zu suchen. Vielleicht hältst du mal einen Moment die Klappe. In diesem Ton sprach man nicht. Jedenfalls nicht mit diesem hilflosen kleinen Wesen. So viel immerhin erahnte Jet. Komm, Bunny, ich mach das. Gleich wird's kühler. Geh mal lieber wieder ins Bett. Ich mag dich nicht, Nell. Ich dich auch nicht, du verdammte kleine Schnüfflerin. Was für ein mieser Abend. Ein Reinfall und dann noch einer. Jet hatte das Gefühl, es wäre wohl besser, hier bald die Zelte abzubrechen. Warum hast du mir nicht gesagt, dass ein Kind da drin ist? Ich hab nicht gewusst, dass sie hier reinkommen würde. Lass uns weitermachen. Zwecklos. So long, das war's. Du bist böse auf mich. Aber jetzt ist doch gut. Sie ist weg. Weg? Hörst du das denn nicht? Sie wird schon schlafen. Ach ja? Du sollst doch auf sie aufpassen, oder? Dann sorg dafür, dass sie aufhört, oder willst du das ganze Hotel hier oben haben? Nein. Dann mach was! Wenn ich reingehe, dann schleichst du dich raus. Hör mal, ich muss mich nicht rausschleichen. Ich kann rausgehen. Und das jederzeit. Auf jeden Fall bleibe ich nicht hier und höre mir das weiter an, das sage ich dir. wenn sie zu weinen aufhört. Bleibst du dann? Mr. Towers muss wieder weggegangen sein. In seinem Zimmer nimmt niemand ab. Ich kann nur sagen, dass ich ihn nicht gesehen habe, Miss. Aber Sie haben ihn noch vor kurzem kommen sehen. Ja, das habe ich. Tja. Sie könnten eine Nachricht hinterlassen. Brauchst keine Angst zu haben, Bunny. Soll ich noch eine Geschichte vorlesen? Sieh mal, Bunny, du hast mich fast zu Tode erschreckt. Und Nell auch. Deshalb war Nell böse. Sie war zu böse. Das war sie allerdings. Bist du jetzt okay? Heulst du jetzt nicht mehr? Ich bin ein Freund von Nell. Hab kurz bei ihr vorbeigeschaut. Wie alt bist du? 9. Mir ist heiß und ich bin ganz klebrig. Dann komm rüber zum Fenster. Wir lassen ein bisschen kühle Luft auf dich wehen, dann kannst du wieder schlafen. Schau mal, die alte Dame, Bunny, gegenüber. Ich glaube, da ist ein Kätzchen auf dem Tisch. Ich habe auch eine Katze. Ist das Kätzchen gestreift? Vielleicht. Ich sehe keins. Du schaust nicht richtig. Aber ich sehe da unten überhaupt kein Kätzchen. Ganz unten. Ganz, ganz, ganz unten. Nell, tu die Hand da weg. Ah! Hab dich, entschuldige. Was? Du solltest dich nicht so weit rauslehnen. Was ist denn? Du hast mir vielleicht einen Schrecken eingejagt. Komm lieber weg vom Fenster. Du erkältest dich noch. Nell, zieh die Jalousien runter. Soll ich dich wieder ins Bett bringen, Bunny? Das kann ich alleine. Hör auf zu spinnen, sagte sich Jet. Niemand stößt Kinder aus dem Fenster im 8. Stock, damit sie nicht mehr weinen. Du hast mehr gehabt als ich. Wie? Mein Drink. Es war so wegen des Kindes. Wie? Du konntest nicht mit mir tanzen gehen wegen des Kindes. Onkel Eddie ist im Fahrstuhl. Wer? Er hätte mich erwischt, wenn ich rausgegangen wäre. Er lässt mich nie. Dein Onkel bedient den Fahrstuhl hier im Hotel? Ja. Er hat dir den Job besorgt, wie? Ja, toller Job. Du hast ja fast gar nichts gegessen. Ach, Liebling, ich würde gerne im Hotel anrufen. Weißt du, wo die Telefone sind? Um die Ecke, an den Spiegeln vorbei. Ah ja. Meinst du, ich habe noch die Zeit? Oh, ich fürchte nein. Oh. Nicht jetzt, mein Engel. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich begrüßen und ich freue mich insbesondere, dass ich die Gelegenheit habe, Ihnen einen besonderen Gast vorzustellen, den verdienten Chefredakteur der Zeitung Star Gazette. Herzlich willkommen, Mr. Peter O'Jones. Nell, ich sag dir was. Es hätte ganz lustig werden können, aber wir werden es nie erfahren. Auf Wiedersehen. Vielleicht sehen wir uns mal in Südamerika. Du gehst nicht. Rühr dich nicht. Wenn sie mich finden, verlierst du deinen Job? Nein. Nein, ich sag, du bist gewaltsam eingedrungen. Ich sag, du wolltest was von mir. Warte. Ich weiß, wer es ist. Wer? Onkel Eddie. Ich will Melin ab. Sei still. Los, da rein. Ins Badezimmer. Onkel Eddie! Mensch, tut mir leid! Ich muss wohl eingeschlafen sein. Also ich verstehe das nicht. Und Sie haben ihn wirklich kommen sehen? Gewiss. Sein Schlüssel ist auch nicht da. Er antwortet nicht. Also ich rauche noch eine Zigarette und dann schreibe ich vielleicht doch eine Nachricht. Du hast ja das Negligé immer noch an. Hier, deine Coke. Was trinkst du denn da? Du hast lange gebraucht, Onkel Eddie. Ich hab Durst bekommen. Ich spül das eben aus. Nicht einmal im Spiegel erwiderte sie Jets Blick. Keine Geste, kein Zwinkern. Sie hatte ihn in diese Bredouille reingeritten und jetzt ließ sie ihn darin schmoren. Ich hab Ginger Ale bestellt. Mrs. Jones hat gesagt, ich darf. Was mache ich eigentlich? Das ist aber nett von dir. Kannst du mir das vielleicht mal sagen? Schläft die Kleine? Du hast ihre Tür zugemacht. Ja. Kannst du es denn hören, wenn sie weint oder sowas? Das Licht hat sie gestört. Wenn sie schläft, stört sie es wohl nicht mehr. Ich glaube, Mrs. Jones wäre es lieber, wenn sie ein klein bisschen offen wäre. Oder, Nell? Meinetwegen. Und es wäre besser, wenn du Mrs. Jones Sachen ausziehst, Nell. Wird langsam spät. Ehrlich, ich habe gedacht... Ich wollte ja. Es war irgendwie so bequem. Ich habe mir halt Zeit gelassen. Das weiß ich doch. Und warum machst du es nicht jetzt? Gut. So und... Ja, so ungefähr war's. So ist brav. Ich gehe mich jetzt eben umziehen. Ist das okay, Onkel Eddie? Prima, Nell. Dürfte nicht mehr lange dauern, bis sie zurückkommen, weißt du? Dann sieht es vielleicht besser aus, wenn ich allein hier drin bin, meinst du nicht? Du hast recht. Besser, wenn sie zurückkommt und alles ist ruhig und du machst deinen Job. Oder? Du weißt doch, warum ich will, dass du so einen hübschen kleinen Job annimmst. Ich will, dass du einen guten Start hier hast. Ich weiß, Onkel Eddie. Ich halte viel von dir, Nell. Und Tante Marie auch. Ich glaube, du bist lieber hier bei uns als daheim in Indiana. Aber ja. Wenn die Versicherung für das Haus und die Möbel bezahlt hätte. Gut, aber so ist nun mal nichts übrig. Das weißt du. Bei Dennis Tochter wäre es mir gar nicht recht, wenn sie von der Fürsorge lebt. Nein. Aber ich habe nicht viel Geld. Und deshalb dachte ich, es ist gut. Mach dir keine Sorgen, Onkel Eddie, ich bin okay. Aber warum können wir sie nicht dazu bringen, zu zahlen? Sie sagen, dass der Brand gelegt war. Es war ein Unfall. Ja, ja. Das hat das Gericht auch gesagt. Ja, ja, es war ein Unfall. Also warum zahlen sie dann nicht? So, man braucht vielleicht einen Anwalt, eine ganze Menge Geld. Und dann wärst du immer noch nicht sicher, ob du gewinnst, verstehst du? Wie schmeckt die Coke? Hm. Gut. Und deine? Hm. Prima. Ich und Mary, wir haben das gewusst, Nell, damals. Ich verstehe genau, warum du manchmal irgendwie so unruhig wirst. Ich mache dir keine Vorwürfe. Ich und deine Tante Mary, wir haben Vertrauen zu dir. Wir denken keine Minute, dass du den Brand gelegt hast, als du schlafgewandelt bist. Und jetzt gewöhnst du dich daran, dass du nicht unnütz bist. Da kommst du über deine Unruhe weg. Gehst du? Ich spül nur rasch mein Glas aus. Ich glaube nicht, dass die Jones jetzt noch lange wegbleiben. Also, ich bin im Haus und die Flaschen nehme ich mit. Jed hätte sich jetzt einfach nur zu entschuldigen brauchen. Er könnte Ed sagen, dass eigentlich nichts Schlimmes passiert sei und gehen. Ganz einfach gehen. Doch Nell schnellte geschmeidig wie eine Katze durch das Zimmer. Bist du wahnsinnig schnell? Gib das Ding her! Sam, hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Hallo? Ja, sie schläft fest. Ja, Mrs. Jones, ich muss eingeschlafen sein. Nee, ist überhaupt kein Problem. Ist alles in bester Ordnung, gewiss. Ja, ist gleich nach ihrer Geschichte eingeschlafen, Mrs. Jones. Ich hoffe, Sie amüsieren sich gut. Wie? Was? Ja, das ist unten auf der Straße. Nein, nein. Amüsieren Sie sich einfach. Ein Wunder, dass er nicht tot ist, du kleine Idiotin. Nicht? Wohin gehst du? Nach nebenan. Man blutet es nicht. Der Puls ist regelmäßig. Nell? Was ist los, Nell? Nell! Bunny schläft fest. Alles in Ordnung. Ah. Wir sollen uns amüsieren. Gut. Ruth, das sind Mr. Evans und Mr. Charles und Mr. Cunningham. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend, sehr erfreut. Wie geht's Ihnen? Ihr Mann ist ein brillanter Kopf und ein ausgezeichneter Redner. Nicht Mrs. O'Jones. Ja, das fand ich auch. Also, bitte, komm mal her. Ich möchte dich vorstellen. Hallo. Hallo, guten Abend. Ja. Raus hier, verdammter Idiot, dachte Jed. Nell war bei der Kleinen, der ideale Zeitpunkt, um endlich abzuhauen. Doch da war es schon zu spät. Dreh dich nicht. Ja. Namen, Miss. Passen Sie für Miss Jones auf die Kleine auf, Ma'am? Ja. Ihr Papa hat nach einer Babysitterin gefragt. Ich weiß, dass Sie ausgehen wollten. Kann ich irgendwie helfen? Ich habe die Kleine so furchtbar weinen hören. Jetzt weint sie ja nicht mehr. Kleine Kinder, die kriegen nachts manchmal Angst und dann muss man sich... Danke, danke. Ich denke, Sie meinen es gut. Aber ich kann Sie hier wirklich nicht hereinbitten. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Und ich muss sagen, Ihr Mann wird mich großartig begeistert. Also ich behaupte, wir müssen lernen, Worte von Taten zu trennen und einen klaren Kopf zu behalten. Genau das habe ich zu Isabel gesagt. Nicht wahr, Isabel? Habe ich das gesagt? Und wie alt ist Ihre kleine Mrs. Mrs. Jones? Bunny ist 9. Ach, ein süßes Alter. Mhm. Allerliebst. Ja, ich stimmt. Weiß noch, wie unsere Sue mit 9 war. Idiotin, Schwachkopf! Was soll das, ihn einfach so umzuhauen? Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht? Antworte mir! Du bist der Idiot! Du wolltest nicht, dass er dich sieht? Wie denn? Er ist direkt da reingegangen. Du würdest ihn also einfach so umbringen? Bloß fürs Reingehen? Egal, ob er stirbt? Der stirbt nicht. Ich hab nicht so hart zugeschlagen. Ach, ganz bestimmt. Du hast so hart zugeschlagen, wie es verdammt nochmal ging. Reines Glück, dass du ihn nicht... Da schaut uns jemand zu. Von gegenüber. Onkel Eddie sollte dich hier drin nicht sehen. Ich wollte gehen, weißt du noch? Ich will immer noch gehen. Und glaub ja nicht, du könntest mich mit irgendeinem Lügenmärchen reinreiten. Heilige Einfalt. Denk mal nach und denk schnell, wie du aus der Klemme rauskommst, in die du dich gebracht hast. Ich weiß es nämlich nicht. Ich komm schon raus. Warum ist es so still nebenan? Da geht's gut. Was hast du ihr gesagt? Ich habe ihr gesagt, sie braucht vor nichts Angst zu haben. Es war bloß jemand hingefallen. Das stimmt doch auch. Man wird Eddie vermissen, weißt du? Daran hast du natürlich nicht gedacht. Der wird nicht vermisst. Er hat frei. Gehen wir tanzen, Johnny? Tanzen. Onkel Eddie ist jetzt nicht im Fahrstuhl. Und wer passt in der Zwischenzeit auf das Kind auf, Nell? Du sitzt in der Tinte, merkst du das nicht? Und was passiert jetzt? Die Jones kommt von der Party nach Hause und im Badezimmer liegt einer. Was sagst du dann? Es ist bloß Onkel Eddie. Onkel Eddie sagt schon nicht, dass ich ihn niedergeschlagen habe. Okay. Onkel Eddie verpetzt dich nicht. Was dann, hä? Hat er sich selber bewusstlos geschlagen? Ich kann sagen, dass du es warst. Wenn ich gehe, willst du das sagen? Außer wir gehen tanzen. Lieber gehe ich mit einer Kobra tanzen. Du bist ja völlig gestört. Was? Nimm das sofort zurück! Nimm es zurück! Nimm es sofort zurück! Hör auf! Du machst dem Kind Angst! Hör auf, Nell! Du hättest uns doch den Kopf auf den Hals! Nimm es zurück! Okay, ich nehme es zurück! Wenn dir das gut und ich nehme es zurück, alles, was du willst, nur hör schon auf! Na gut, dass die nicht wieder angefangen hat zu heulen. Das vertrage ich nämlich nicht. Ich weiß. Sag mal, wo sind die Jones eigentlich hin? Ich weiß nicht. Schwurfen, wie? Das hat sich in einer Party angehört. Irgendwo bei Freunden. Ist irgendwie ziemlich dumm von den Jones nicht zu sagen, wo sie hingehen. Jeder ist manchmal dumm. Und wenn das Kind krank würde oder so? Nell griff sich den Zettel mit der Telefonnummer, den Peter hinterlassen hatte. Hältst du mich für dumm? Und faltete ihn zwischen den Fingern. Du meinst, sie hätten vorausdenken sollen? An die Zukunft? Kleines Aas. Sag mal, wie war das mit dem Brand? Brand? Ich hab da was mitgekriegt von dem, was dein Onkel Eddie gesagt hat. Ach so, das. Ist euer Haus abgebrannt? Deine Eltern drin? Hat dich das sehr mitgenommen? Die sagen das. Wer? Ärzte. Onkel Eddie. Tante Marie. Wo war der Brand? Zu Hause. Ach, irgendeine Kleinstadt, ja? Sie war nicht groß. Also ein Unfall. Tja, Nell, ich sag dir was. Die Zukunft ist eine Sache, auf die man achten muss. Die Vergangenheit ist eine andere. Weil die Vergangenheit sich summiert, weißt du? Dieser Unfall. Sind dein Vater und deine Mutter dabei umgekommen? Es war ein Unfall. Tja, es ist schon komisch. Ein Unfall. Schön, das ist schlimm. Alle haben Mitleid, arme Nell. Aber nimm zwei Unfälle. Und schon sieht's anders aus. Solche Sachen haben so eine Art, zusammenzukommen. Es summiert sich. Eins und eins ergibt mehr als zwei. Es ergibt Fragen, weißt du? Also solltest du das Schlafwandeln vielleicht lieber... Los! Ins Badezimmer! Oh nein, nein, meine Beste, nicht schon wieder. Diesmal nicht. Diesmal gehe ich durchs Nebenzimmer. Und während Nell öffnen ging, huschte Jet schnell nach nebenan und schloss leise die Tür. Was wollen Sie? Mein Zimmer liegt auf der gegenüberliegenden Hofseite in dieser Etage. Ja. Mein Name ist Eva Bailey. Da ist ein Kind. Ist das Ihres? Ich passe auf Sie auf. Ich verstehe. Ja, das habe ich mir gedacht. Und wer ist der Mann? Ein Mann? Ich habe ihn gesehen. Hören Sie, Sie können hier nicht... Sie waren vor einer Weile mit dem Kind am Fenster. Ja. Ja, was wollen Sie eigentlich? Ich versuche herauszufinden... ob ich die Hotelleitung anrufen muss. Warum sollten Sie? Weil es mir so vorkam, als wäre die Kleine um ein Haar aus dem Fenster gefallen. Ist sie aber nicht. Warum hat sie so geschrien? Ich möchte das Kind sehen. So, jetzt hören Sie mir mal zu. Ich bin hier, um auf die Kleine aufzupassen. Und Sie kenne ich nicht. Wie kann ich jemand Fremdes hier hereinlassen? Woher soll ich denn wissen, dass... Wenn ich sie nicht mit eigenen Augen sehen kann, dann rufe ich den Hausdetektiv. Was ist los, Schatz? Du hast doch was. Ist es wegen Bunny? Ach, ich weiß genau, dass ich mich anstelle. Oh, sicher nicht. Raus mit der Sprache. War doch was mit dem Telefongespräch? Ach, ich weiß nicht. Wahrscheinlich liegt es bloß daran, dass diese Riesenstadt mir Angst macht. Hör mal, Peter, lass mich ein Taxi zum Hotel nehmen und nachsehen, ja? Dann bin ich beruhigt und komme gleich zurück. Und dann tanze ich bis zum Morgengrauen. Und dann verderbe ich jetzt nicht alles. Wir könnten jetzt gehen. Nein. Wenn du jetzt gehst, dann komme ich mir furchtbar gemein vor. Du kannst jetzt nicht gehen. Es ist doch dein großer Abend. Sie ist absolut wohlauf. Sie schläft. Ich bestehe trotzdem darauf. Nach dem, was ich gesehen habe. Gesehen? Wo gesehen? Im Zimmer des Kindes. Da drin ist es dunkel. Nicht ganz. Es kam Licht von nebenan. Licht? Verdammt nochmal, wo ist die Tür? Verdammt. Ja. Verdammt, das Bett. Aber wo ist das Kind? Towers wurde übel. Er tastete blind um sich. Er brauchte Licht, aber er traute sich nicht. Er kniete in dem dunklen Spalt zwischen den Betten. Seine Finger trafen auf eine kalte Schulter. Er tastete nach dem Gesicht und berührte ein Stück Stoff. Zur Hölle mit der gottverdammten Schlampe. Nell hatte die Kleine gefesselt und geknebelt. Hör mal, Kleine, warte. Ich befreie dich. Du darfst aber keinen Lärm machen, hörst du? Jed spürte ihren Atem. Aber du wirst Lärm machen, Scheiße. Ich kann ja jetzt nicht mit dir abhauen, geknebelt und gefesselt über den Flur. Hör zu, ich gehe jetzt. Ich gehe jemanden holen. Ich hole deinen Daddy. Sei nur noch ein kleines bisschen still, okay? Ich habe gesehen, wie das Kind aufrecht im Bett saß und eine Gestalt mit ihm zu ringen schien. Und dann hörte das Geschrei unvermittelt auf. Ich fordere eine Erklärung. Wenn Sie es nicht waren, wer war es dann? Sie haben doch gesagt, Sie hätten es gesehen. Wer war das? Oh, ich habe solche Angst gehabt. Miss, Sie haben mich gerettet. Was? Dieser Mann. Aber er ist doch aus dem Nebenzimmer gekommen. Aus dem Zimmer des Kindes. Ja, verstehen Sie jetzt? Er war die ganze Zeit da drin. Er hat gesagt, wenn ich Sie nicht abwimmle... Oh. Meine Güte. Er hat gesagt, er würde... Er ist hier einfach eingedrungen und er war so wild und kräftig. Ich habe nicht gewusst, was ich tun soll. Ich habe überhaupt nichts machen können. Ich konnte nicht. Ich bin nicht sehr stark. Aber er entkommt. Oh. Vermittlung? Hier spricht Miss Bailey von 823. Ich bin in Zimmer 807. Ein Mann ist gerade von hier geflohen. Wer ist was, Madam? Ein Mann, geflohen, weggerannt. Fassen Sie ihn, man muss ihn verhaften. Einen Moment bitte. Pat 807 ist dran. Ja, Perrin? Ich bin der Hausdetektiv. Was gibt es? Es war ein Mann hier drin. Er versucht gerade zu entkommen. Aha. Und wie hat er ausgesehen? Rote Haare. Ganz dunkelrot. Dunkelrot, braune Augen, Sommersprossen und groß, das habe ich gesehen. Und ich glaube, ein grauer Anzug. Bräunlich? Jedenfalls eine helle Farbe und ein blaues Hemd. Eingedrungen, sagen Sie. Das kann man wohl sagen. Na, mal sehen, ob wir ihn erwischen. Er hat die Treppe genommen, vor kaum 2 Minuten. Also so etwas. Wie ist er denn überhaupt? Och, mein armes Ding. Ich weiß nicht einmal, wie Sie heißen. Nell. Ich heiße Eva Bailey. Ich fand Ihr Verhalten so eigenartig. Sie standen wohl unter schrecklicher Anspannung. Sie haben ja keine Ahnung. Ich konnte ja nicht anders. Er war da drin und er hat gesagt, er würde zuhören und ich sollte mich bloß nicht trauen. Schrecklich. Wie ist er überhaupt hier hereingekommen? Er hat geklopft. Da habe ich natürlich nachgesehen und dann hat er mich geschubst. Haben Sie nicht geschrien? Er hat gesagt... Dass er mit den Leuten befreundet ist, das konnte ich ja nicht wissen. Nein, natürlich konnten Sie das nicht wissen. Ach, meinen Sie, er hatte getrunken? Aber ja, schauen Sie. Und dann ist Bunny, das ist das kleine Mädchen, sie ist aufgewacht. Aber, jetzt ist alles vorbei. Nicht wahr? Er hat sie doch nicht... Nein. Alles okay. Er hat nur einmal versucht, mich zu küssen. und immer weiter getrunken. Ja, sie hätten schreien sollen. Ich habe gedacht, es würde vielleicht jemand merken, dass Bunny so laut weint. Und sie ist wirklich nicht beinahe herausgefallen. Er war wütend. Er hat gedacht, ich versuche, jemanden aufmerksam zu machen. Da hat er sie weggezerrt. Sie hat Angst bekommen und zu weinen angefangen. Ja, sie hat einfach Angst bekommen. Deshalb hat sie zu weinen angefangen. Aber er war so wütend. Es hat ihn rasend gemacht. Er hat gesagt, sie müsse mit dem Krach aufhören. Dann war er das in ihrem Zimmer. Sie haben es doch gesehen. Ja, aber nicht deutlich. Es war zu dunkel. Du meine Güte. Wenn er dem Kind etwas... Ach, wehgetan hat er ihr nicht. Er hat bloß dafür gesorgt, dass sie zu weinen aufhört. Und ich konnte überhaupt nichts machen, weil er mich in den Schrank eingesperrt hat. Unglaublich. Ich glaube, er war nicht ganz richtig im Kopf. Geisteskrank? Himmel. Mhm. Oh, mir wird ganz... Oh, Wasser. Geht es da ins Bad? Warten Sie. Ich gehe schon. Ja. Ich reise ab. Towers 821. Gewiss, Mr. Towers. Könnten Sie sich beeilen, bitte? Ich habe gerade einen freigewordenen Platz ergattert. Ja, yes, Sir. Was meinen Sie, 25 Minuten bis zur Penn Station? Das ist knapp, Sir. Aber könnte hinkommen. So, Ihre Rechnung. Und hier ist auch noch eine Nachricht für Sie. Ach, danke. Das war's, Sir. Ach so, vielleicht schicken Sie jemanden auf Zimmer 807. Ich glaube, da gibt es Schwierigkeiten. 807 und 809, ein kleines Mädchen. Und bitte rufen Sie mir ein Taxi. Ja, ich warte draußen. Ja, Sir. Jet drehte sich rasch um und ging auf dem kürzesten Weg zur Drehtür und ungehindert hindurch. Dann stand er draußen in der freien Nacht und er war aus der Sache raus. Sie haben nicht zufällig jemanden vorbeikommen sehen, Milner? Rote Haare, groß, schlank, graubrauner Anzug, blaues Hemd? Nein, Mr. Perrin. Na... Sicher hat er sowieso den Hinterausgang vorgezogen. Mr. Perrin, auf 807, da ist irgendwas. Naja, dann später. Das Taxi bremste direkt vor Jets Nase. Als die Innenbeleuchtung anging, konnte er sie sehen. Junge Frau, blond, attraktiv, in Partykleidung. Oh, guten Abend, Mrs. O'Jones. Darf ich Ihnen behilflich sein? Ja, guten Abend. Vielen Dank. Ihr Taxi, Sir. Jet zögerte. Schließlich schickte er das Taxi wieder weg. Ja, Vermittlung? Gibst du mir bitte 807, Rochelle? Klar. Junge, Junge, was ist denn da los, Mr. Milner? Würdest du bitte dort andeuten? Bailey? Hier, trinken Sie. Ach, vielen Dank, meine Liebe. Moment, ich gehe dran, ja? Hier spricht die Rezeption. Mein Name ist Milner. Mir ist gemeldet worden, es gäbe irgendwelche Schwierigkeiten. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Schwierigkeiten? Und ob? Ich habe schon vor langer Zeit um Hilfe gebeten. Sagen Sie bloß, Sie haben ihn nicht aufgehalten. Verzeihung? Haben Sie diesen Mann aufgehalten oder nicht? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe ihn beschrieben. Wer spricht denn da bitte? Hier spricht Miss Eva Bailey. Ich habe 823, bin im Moment aber in 807, wie Sie wissen sollten, da Sie ja hier mit mir sprechen. Ja, ja, ich verstehe, Miss Bailey. Ja, der Hausdetektiv hat wohl... Hat wohl. Der Hausdetektiv hat offenbar... Wo ist er denn? Er schaut gerade. Das heißt... Sie kommen zu spät und Sie sind zu langsam. Sie haben diesen Wüstling entkommen lassen. Aber das Kind ist wohl auf. Das Kind? Ja. Ich glaube schon. Es kommt sofort ein Verantwortlicher nach oben. Was war denn? Ist er entkommen? Offenbar. Sollten Sie nicht besser nach dem Kind sehen? Ach so, natürlich. Allmählich wurde Miss Bailey klar, dass schon längst jemand hätte nach dem verschreckten kleinen Mädchen schauen müssen. Und sie begann sich zu fragen, warum Nell nicht gegangen war. Ich habe noch nie eine so abenteuerliche Geschichte gehört. Das Verhalten dieses Mannes scheint keinen Sinn zu haben. Nicht einmal die Methode eines Wahnsinnigen. Was? Sind Sie sicher, dass Sie ihn nicht ermutigt haben? Ich habe nichts getan. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Schon gut. Sehen Sie endlich nach dem Kind, meine Liebe, und bringen Sie es hierher. Wie alt ist das Mädchen? Wie alt? Ja, ist sie alt genug, um zu reden? Natürlich. Sie ist 9, glaube ich. Das ist gut. Dann wird sie die Geschichte ja erzählen können. Nur, Ich frag mich, sie ist schrecklich still, nicht wahr? Finden Sie das nicht komisch? Ja. Sie haben mir doch erzählt, er hätte ihr nichts getan. Er war hinterher da drin, nachdem sie geklopft haben. Bunny? Bunny? Ich traue mich nicht. Um Himmels Willen, Mädchen, gehen Sie rein und sehen Sie nach. Lynn? Lynn, mein Gott, was machst du in diese Zeit? Du bist allein durch die Stadt gezogen. Ich habe keine Angst. Die Straße ist nicht der richtige Ort für dich. Haben sie dir meinen Brief nicht gegeben? Jed, hast du ihn nicht gelesen? Nein, ich... noch nicht. Ich habe gewartet und gewartet in der Eingangshalle, Jed. Ich habe auf deinem Zimmer angerufen. Ich habe eine Ewigkeit gewartet. Warum? Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass du so weit weggehst und wir böse aufeinander sind. War ich denn böse auf dich? Wo bist du gewesen? Ich bin ein Schwein. Lynn, ein richtiges Schwein. Bitte geh heim. Ich muss dann noch mal rein. Sagen Sie mal, Milner, wen haben wir, der groß ist, rothaarig, mit Sommersprossen, heller Anzug, blaues Hemd? Niemand. Geht's um die Schwierigkeiten auf 807? Naja, die Dame hat den Mann beschrieben. Ein Gast hat mir den Tipp gegeben. Ist das Kind wohl auf? Was für ein Kind? Ein kleines Mädchen, Jones. Na, dann fahr ich mal lieber rauf. Von einem Kind hat mir keiner was gesagt. Es ist gar nicht gut, dass ein Kind betroffen ist. Wollte gerade. Fährst du nach oben? Sofort, Madam. Danke. Ruth überlegte und legte sich Ausreden zurecht. Schließlich konnte sie nicht sagen, ich bin gekommen, weil ich Ihnen kein bisschen traue, meine Liebe. Kommen Sie, Milner. Aber machen Sie kein Aufsehen. Er kann dem Kind nichts getan haben. Sie hat bloß gesagt, er ist eingedrungen. Mich hat sie nur gefragt, ob wir ihn aufgehalten haben. Abgehauen, was? Ja, oben ist er nicht mehr. Hey, Moment mal. Da hinten kommt ja der Bursche, der mir den Tipp gegeben hat. Was? Der hat es doch so eilig. Was, der von 807? Genau. Ja, doch herein. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Was ist hier los? Lass mein Kind los! Sag mal, bist du verrückt? Bunny, Bunny, hier ist Mama! Ah, du blauer, verrücktes Bär! Lass mein Kind los! Au! Was habe ich bloß getan? Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, diese verdammte Tür abzuschließen. Ich hätte wenigstens dafür sorgen können, dass sie da nicht reinkommt. Ich allein weiß von der Gefahr, die von dieser Nell ausgeht. Gefahr für jemand anders. Das Kind von jemand anders. Ein kleines Ding, das ich nicht wehren kann. Oh, wegen nichts bin ich weggelaufen, wegen nichts. Oh, okay. Hör auf, Thomas. Hör auf. Was passiert ist, ist passiert. Weiter. Weiter jetzt. Ach, der Stock. Nicht schnell, nein! Schluss, ihr Au! Au! Schluss! Das ist der Mann! Lassen wir das Mädchen los! Und Teufel werden loslassen! Loslassen! Sie haben ja keine... Oh Gott! Schätze! Um Gottes Willen! Was haben Sie mit dem Mädchen gemacht? Aber das ist Towers! Das ist der Mann! Ich glaube... Eddie, was um alles in der Welt ist... Nell hat wohl schon wieder was angestellt, oder? Wer? Nell, die junge Dame hier auf dem Boden. Total plem plem. Nell! Das ist Nell. Ja, so hat sie es schon mal gemacht, nach dem Brand. Da hat sie auch geschlafen, ganz genau so. Wie kann sie denn jetzt schlafen? Kommen Sie, Milner. Eddie, Ich hab gehofft, dass sie... Aber ich glaube nicht. Ach du lieber Gott, da haben wir vielleicht ein Abenteuer erlebt, was? Das war die böseste Babysitterin, die ich je gesehen habe. Oh, die hat mir den Mund zugebunden, Daddy, damit ich nicht weinen kann. Gefesselt und geknebelt hat sie dich. Mit den Strümpfen? Puh, die muss aber empfindliche Ohren haben. Sicher kranke Ohren, was, Bunny? Haben Sie sie weggebracht? Ja, sie bringen sie ins Krankenhaus. Wird sie denn wieder gesund? Mit ihren kranken Ohren? Oh, ich weiß nicht, Schnäppchen. Daddy? Was, Bunny? Hat's dir Spaß gemacht? Riesenspaß. Daddy hat eine sehr schöne Rede gehalten, Schätzchen. Aber das nächste Mal nehmen wir dich mit. Ich schlafe dann heute hier mit Bunny, okay, Peter? Okay, Mädels. Vielleicht bestellen wir vorher noch eine heiße Schokolade? Sollen wir? Mitten in der Nacht? Au ja! Bunny war wieder glücklich. Die Aufregung hatte sich gelegt. Eddie war wieder auf den Beinen und Jet war mit dem Schrecken davongekommen. Sollen wir nicht besser gehen? Jet, soll ich dir auf dein Zimmer helfen? Komm. Du bleibst doch, Jet, oder? Ein paar Tage sicher. Dein Brief, Lynn, da stand gar nichts drin. Nur lieber Jet, nichts weiter. Ach so, ja. Dann schreib doch dazu für immer. Schlafe, mein Kindchen, von Charlotte Armstrong, aus dem Amerikanischen von Nikolaus Stingel. Es sprachen Nell, Marie-Rosa Tietjen, Jet, Henning Nören, Eddie, Martin Brambach, Bunny, Pauline Höhne, Ruth, Edda Fischer, Peter, Simon Roden, Miss Bailey, Barbara Nüsse, sowie Sigrid Burkholder, Matthias Ponier, Daniel Schüssler, Claudia Hübecker und viele andere. Erzähler Hüseyin Michael Çırpıcı. Technische Realisation Matthias Fischenich und Mechtelt Austermann. Regieassistenz Katharina Schnell. Bearbeitung und Regie Uwe Scharek. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Durch den Mitternachtskrimi der nächsten Woche bekommen Sie vielleicht ein paar Anregungen dafür, wie Sie sich auf elegante Weise Ihres Ehepartners entledigen könnten. Der versierte Strafverteidiger Dr. Walter Müssler weiß, wie es geht, zumindest in der Theorie. Ausgerechnet am Tag seiner Silberhochzeit spielt er in Gedanken minutiös durch, wie er seine Juliane für immer zum Schweigen bringen könnte, ohne am Schluss als Mörder dazustehen. Ist es wirklich so einfach? Mordsgespinst von Hans Nehrt am Samstag, dem 4. Mai um 0:05 Uhr.